sag, ich komm voran. Mein ich keine 100 Meter, mein keine 400 im Kreis oder eine Reise nach Fehmarn. Ich mein das, was ich schreib mit der Feder. Ich steck alles rein, bau mir was auf, ein kleinen Unternehmer. Ich war am Start, hab trainiert und mach es klar. Ich hab als Trabi angefangen, halt wirklich fast schon wie ein Muscle Car. Fahr meinen eigenen Style, bin in Gedanken auf Reisen. Komm, steig ein, ist doch ein Platz frei. Hier heißt es Schreiben auf Nachtschicht und Schritttempo fahren heißt so knapp 180. Meine Kraft, dieser Motor in mir, der Koma 76 läuft nur mit Dope und viel Bier. Alles läuft wie geschmiert, brauch die Beats jeden Tag. Deine Frist läuft grad ab wie so ein Leasingvertrag. Atme ein und ich denke mir grad, warum seid ihr so lame? Ich scheiße auf dem Tempomat. Dass ihr schreiben, dass ich rappen und vorankomm. Sich ein Ziel setzen und dort auch rankommen. Dass ihr schreiben, dass ich rappen und vorankomm. Sich ein Ziel setzen und dort auch rankommen. Ich will nur schreiben, ich will abhängen, denn ich fände es Hammer. Würde ich weiterkommen, ich nicht drehen wie im Wenderhammer. Ich steck alles rein und pack es an. Nein, ich brauch kein Paddelboot zu fahren, gleich ne Katamaran. Lass mich gleiten, der Wind treibt mich voran. Ich hab die Zeit reingesteckt und bring die Zeilen hier an Mann. Ich bleib dran, was ganz leicht von der Hand geht. Ich bin heute entspannt, weil ich mittlerweile Land seh. Was ich geschafft hab, ist fast schon unfassbar. Nur dicke Fische gefangen, das zeigt, dass ich's gerafft hab. Alles ist machbar, ich dreh dir den Saft ab. Hab jeden Tag gelernt, rappen ist easy und kein Krafttag. Es kommt so wie es kommt, ich hab halt Bock auf Hip-Hop. Ich drehe stundenlang die Runden, brauch kein Stopp in der Box. Tanke Mock, schreibe Zeilen und werd mich weiter pushen. Weiter mit breitem Korb, wie scheiß auf breite pushen. Dass sie es schreiben, dass ich rappen und vorankomm. Sich ein Ziel setzen und dort auch rankomm. Dass sie es schreiben, dass ich rappen und vorankomm. Sich ein Ziel setzen und dort auch rankomm.